Der Herr der Finsternis. Dem großen Krieg verdanke ich die Herausgabe der Zeitung »Das neue Zeitalter« und dieser die zwei wichtigsten Begebenheiten meines Erdendaseins, die Kenntnisse des jüdischen Problems und meine Einweihung mit der folglichen Offenbarung des esoterischen Hitlerismus. Deswegen bin ich dem Krieg unendlich dankbar. In Wirklichkeit ist es Hitler, dem ich alles verdanke, denn er war der Offenbarer in diesem Krieg. Dank ihm habe ich auch den Meister kennengelernt und wurde ein Eingeweihter. Nach dieser Beichte hoffe ich, dass niemand sich über meine im Leben bewiesene Treue gegenüber diesem höheren Wesen wundert, dem ich so viel verdanke. Ich gehöre in der ewigen Wiederkehr zu seinen heiligen Kriegerscharen, seinem letzten Bataillon, dem wilden Heer der tobenden Horde Wotans an. Wie alle meiner Generation in Chile und auch in der Welt wusste ich nichts von dem jüdischen Problem. Ich stelle klar, meiner Generation, denn ältere Personen als wir wussten wohl etwas. Bereits der geniale Nicolás Palacios veröffentlichte 1904 sein Buch »Chilenische Rasse«, in welchem er auf die jüdische Gefahr aufmerksam macht. Wer dieses Problem nicht kennengelernt hat, wird nichts von der Geschichte der Menschheit wissen, versicherte er. Um die Güte oder Gefahr einer philosophischen oder wissenschaftlichen Theorie schätzen zu können, sei es notwendig, zuerst nach dem rassischen Ursprung ihres Urhebers zu fragen, schrieb er. Ist er Jude, wird diese Theorie falsch und schädlich für die Nichtjuden sein. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts hat der Graf von Gobineau sein großes Werk »Die Ungleichheit der menschlichen Rassen« veröffentlicht. Es ist viel wichtiger als alle Bände von Spengler über den Untergang des Abendlandes, denn dort werden die Gründe für den Niedergang der Zivilisation erklärt, die Spengler im Nebel einiger organischen, entropischen Zyklen belässt. Auf Palacios zurückkommend, der noch weiter geht als Gobineau, wie viel Wahrheit enthält seine Behauptung, dass man den rassischen Ursprung der Verfasser der Theorien und Weltanschauungen erforschen muss, um über die Gültigkeit zu entscheiden. Wenn die Chilenen ihn gelesen hätten, wären sie rechtzeitig gewarnt gewesen vor dem Juden Milton Friedman und seine linke Theorie von dem Währungsvollzug, der hier bis zur letzten Konsequenz von seinen Anhängern der Schule von Chicago angewandt worden ist. Die absolute Wahrheit gibt es nicht. Seit Kant weiß man, dass die Sache an sich, das Ding an sich, mit der reinen Vernunft unerreichbar ist. Ich sage seit Kant, um so zu sagen. Denn in Wirklichkeit wussten dies bereits die alten Philosophen des arischen Indien viel besser. So ist die Welt Wille und Darstellung. Ein jeder stellt sie sich nach seinem Willen vor, der niemals von seiner Vernunft abhängt, noch von dem, was er mit seiner Vernunft will. Obwohl sie es so glauben mögen, vor allem heute. Es war Jung, der uns die Formel gab, um dies in der Gegenwart auszudrücken. Seine Theorie der unbewussten Kollektive kommt uns zugute. Von hier aus und den verschiedenen Ausdrucksformen oder Gegenüberstellungen der Archetypen fangen wir an, besser zu verstehen, was Palacios uns sagen wollte. Wenn es ein arisches, unbewusstes Kollektiv und ein jüdisches, unbewusstes Kollektiv gibt, werden die Weltanschauungen, die sich von da ableiten, wie Wille und Darstellung alles einschließen, bis hin zur Wissenschaft, die Kunst, Philosophie, die Religion und die Technologie, die von ihrem Ausgangspunkt die Richtung und Ziele, zu denen sie hinstreben, verschieden sein müssen. Das nächstliegende Beispiel, das dies am besten erläutert, wäre genau der Bruch zwischen der psychologischen Auffassung des Arias Jung und des Juden Freud. Die Trennung erfolgte nicht vernunftgemäß durch den bewussten Willen eines jeden, sondern weil ihre mächtigen, unbewussten Kollektive sie mit sich fortrissen. Ihre Weltanschauungen waren ihren unauslöschlichen Produktionszeichen entgegengesetzt, um es einmal so zu sagen. Das arische unbewusste Kollektiv trachtet danach zu vervollständigen, den Unus Mundus zu begreifen, die Gesamtheit des menschlichen Wesens vergöttlichend. Er ist weder Ausschließlichkeit noch Monotheismus, er ist pluralistisch und polytheistisch. Er lebt und lässt leben, Er ist absolut wahrheitsliebend und kann nicht lügen. Er strebt danach, eine Ordnung und einen Kosmos zu bilden. Die Auffassung des jüdischen unbewussten Kollektivs ist immer ausschließlich. Es erhebt die Stimme gegen alles, ist fanatisch, intolerant, bekehrungseifrig, teilt die Menschen, sucht das Chaos hervorzurufen. Rosenberg sagte, dass die Wahrheit des Juden die organische Lüge sei. Er reißt nieder, glaubt nicht an die Verwandlung, er materialisiert, atomisiert, erniedrigt den Menschen bis zur Untermenschenstufe. Im Marxismus und seiner Anwendung in Russland wird dies noch besser bewiesen. Der Marxismus, ein typisches Produkt der Aufpassung des jüdischen unbewussten Kollektivs, hebt einen Teil hervor, die Wirtschaft, um sie über den Rest zu stellen. Der Freudismus stellt den Sexus als die einzige allmächtige Kraft heraus und versucht, alles andere bis ins Groteske zu erniedrigen, wie in den Auslegungen der Werke Leonardos durch Freud bewiesen. Er setzt die Schönheit herab, versucht sie zu erklären, besser gesagt, sie mit fauligem Wasser der Latrinen, seinem Ödipus-Komplex, seinem schleichenden Homosexualismus und so weiter zu zerstören. Natürlich ist der Begriff unbewusstes Kollektiv eine von Jung geprägte Formel als Zugeständnis an die zeitgenössische Wissenschaft. Früher drückte man dies anders aus, besser gesagt, es war nicht notwendig, dies zu erklären. Die Wahrheit wird besser verstanden, wenn wir uns wieder auf das Gedächtnis des Blutes, auf die Rassenschande, auf die Vermischung zwischen unerwünschten Elementen besinnen. Wie wir feststellten, hasst der Mischling, der Bastard, alles Schöne, er grollt mit sich selbst, er versucht, sich und alles zu zerstören, zu teilen, abzuwerten. Außerdem bringen ihn ausgleichende Mechanismen dazu, mittels der Lüge seinen eigenen Stand hervorzuheben, um sich zum auserwählten Volk Gottes zu erklären. Dazu muss er den wahrhaft und seiner Schönheit wegen Erwählten aber zerstören.